Das ist ein Naturlied, ein Heimatlied, ein bayerisches. Man muss sich dazu so ein bisschen was vorstellen. Duftende Wälder, ne? Und Alpen und schöne bunte Wiesen mit Kühen drauf, mit Bimbam dran und so. So, ne? Und das ist jetzt eine Zither hier. Hm? Wenn er des Abends durchs Gebirge wandelt und segnet Alm und Aum mit gütiger Hand, dann jubeln alle Kühe rings nur ihm zu, dem stärksten Mann vom starken Bayernland. Er blickt so menschlich, hat so sanfte Augen, vor ihm verbeugt sich flüsternd die Natur. Selbst wilde Tiere winseln nach Gesetzen, wenn sie den Menschen sehen mit Abitur. Von außen streng, doch innerlich empfindsam, tät er wohl keiner Fliege was zu leid. Als er ein Schießgewehr berührte, wäre ihm fast die Hand verdorrt seiner Zeit. Er ist und bleibt moralisch unantastbar, in sowas kennt er keinen Kompromiss. In Staatsaffären war er nie verwickelt, und auch sein Onkel heißt nicht Alois. Er hat noch nie das Parlament belogen, wär je ein diesbezüglicher Verdacht auf ihn gefallen, hätte er freiwillig mit der Politkarriere Schluss gemacht. Er ist der schärfste Gegner der Konzerne, die Monopolherren hasst er wie die Pest. Er würde sich persönlich nie bereichern, was ihn so dünn und hungrig aussehen lässt. Das bisschen Geld für seine alten Tage hat er verdient mit Geisteswissenschaft. So lernte er ein Stück des Abgrunds kennen, der zwischen Kapital und Arbeit klafft. Nun flucht er auf den Imperialismus, kämpft für den Frieden, wo er irgend kann. Es heißt, dass Rüstungslobbyisten zittern, wenn sie ihn sehen, er greift sie tätlich an. Nur den Entrechteten gilt seine Liebe, er streitet für des kleinen Mannes Glück. Ein wahrer Freund der Arbeiterbewegung, in dieser Hinsicht gleicht er Vater Flick. Genau wie er will er den Sozialismus, den denkt er sich natürlich national. Sozialistisch denkt er sich das Ganze, doch andererseits natürlich national. Und wenn er abends durchs Gebirge wandelt, kömmt eine bängliche Besorgnis an, dass dieses edlen Mannes steiler Aufstieg durchs niedere Volk verhindert werden kann.